Ja, ich bin alleine hier, ganz alleine hier. Willst du mit mir tanzen gehen? Wenn's sein muss, lass uns tanzen gehen. Besser als nur rumzustehen. Kann dir keinen Drink bezahlen, wird meine Fanta mit dir teilen. Ist gleich leer, muss dich beeilen. Den ersten Kuss verpasst, ich bring dich heim, bin mit dem Rad. Auf dem Lenker ist noch Platz. Es wär okay, wenn's nur für jetzt wär. Ich könnte sonst auch für immer. Ich kann dir kein Strandhaus bieten, nur ein Luftschloss mieten. Kein Candlelight-Dinner in Paris, hab von Liebe keinen Schimmer. Doch ich könnte uns für immer. Werden wir uns wiedersehen, klar, für mich wär das okay. Nächsten Samstag würde gehen. Die Kinositze sind bequem, kannst dich an meine Schulter lehnen, wenn du dich nicht traust, denn zu sehen. Es zieht mich zu ihr hin, mir schlägt die Pumpe bis zum Kinn. Dieser Guck war gar nicht schlimm. Jetzt blühe ich richtig auf, bin für dich, wen immer du brauchst, ein echter Mann oder ein Clown. Es wär okay, wenn's nur für jetzt wär. Ich könnte sonst auch für immer. Ich kann dir kein Strandhaus bieten, nur ein Luftschloss mieten. Kein Candlelight-Dinner in Paris, hab von Liebe keinen Schimmer. Doch ich könnte uns für immer. Bin kein helles Licht, keine großen Dinge, doch ich trag dich auf Händen. Ich weiß es nicht viel, aber für immer. Es wär okay, wenn's nur für jetzt wär.